nur Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ah, wie lange schon. Was bist du nah? Vor Winter sind die Welt entflohen. Die Welt, ein Tor, zu tausend Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, machst nirgends Halt. Verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln zog.